Deutschlandfunk. Milestones. Blues-Klassiker. Heute Abend geht es um die legendäre Sängerin Bessie Smith und einige ihrer Platten aus den Jahren 1925 bis 1933. Zu einer Sendung über die Kaiserin des Blues begrüßt sie Michael Frank. When it rains 5 days and the skies turn dark at night. When it rains 5 days and the skies turn dark at night. Then trouble taking place in the lowlands at night. Bessie Smith und der Pianist James P. Johnson mit Backwater Blues, einem Song über die verheerenden Folgen von Überschwemmungen für Menschen, die in den tiefer gelegenen Regionen am Fluss leben. Die Sängerin hat den Song selbst geschrieben, inspiriert von Erlebnissen während einer ihrer Tourneen im Süden der USA. Aufgenommen wurde der Backwater Blues am 17. Februar 1927 in New York. Ihre erste Schallplatte nahm Bessie Smith 1923 im Alter von knapp 29 Jahren auf. 10 Jahre später war ein einzigartiges Gesamtwerk von 159 Songs zwischen Blues, Woodville und Jazz entstanden. Einige davon waren Eigenkompositionen. Sie sang von den Entbehrungen und Schattenseiten menschlicher Existenz, genauso wie von den Freuden körperlicher Liebe, und bemerkenswert oft verkörperte sie in den Songs Protagonistinnen, die sich von den Machos, die sie schlecht behandelten, nicht unterkriegen ließ. Kein afroamerikanischer Entertainer, weiblich oder männlich, war damals finanziell so erfolgreich wie Bessie Smith. Sie starb schon im Alter von 43 Jahren, aber ihr Einfluss auf folgende Generationen ist bis heute spürbar. Film, R&B und Hip-Hop-Star Queen Latifah zum Beispiel spielte 2015 Smith in einem erfolgreichen Dokudrama von HBO TV Films und nahm für das Soundtrack-Album 7 Songs aus deren Repertoire neu auf. Am 1. September 1925 entstand die folgende Aufnahme. Bessie Smith singt im Duett mit einer ihrer Konkurrentinnen, Clara Smith, die nicht mit ihr verwandt ist. My Man Blues ist ein Dialog in Songform. Beide Frauen erheben Anspruch auf denselben Mann. Schließlich kommen die beiden Rivalinnen überein, ihn sich zu teilen. Bessie Smiths Stimme ist als erste zu hören. Clara, wer war der Mann, mit dem ich dich neulich gesehen habe? Bessie Smith zusammen mit Clara Smith am 1. September 1925 in New York. My Man Blues. Einer der Titel, bei denen Bessie Smith als alleinige Autorin angegeben wird. Nummern wie diese mit ihren Comedy-Elementen waren auch Teil von den Programmen ihrer Revue-Tourneen. Im Sommer 1925 war sie zum Beispiel mit ihrer Harlem Frolics Show unterwegs. Zu erleben waren da neben dem Star ein paar Comedians, eine Varieté-Gruppe, die sich die Tanzenden Scheichs nannte, eine siebenköpfige Begleitband und sieben Chorsängerinnen und Tänzerinnen. Für diese Tournee war ein eigener zweistöckiger Eisenbahnwaggon gekauft worden, der speziell für die Bedürfnisse der Revue entworfen worden war. Nicht nur die Mitglieder der Revue kamen darin unter, er diente auch als Lagerraum für Snacks, die vor und während der Shows verkauft wurden. Manchmal gab es auch Engagements für eine Woche in Theatern größerer Städte. Und zumindest für das 81-Theater in Atlanta, Georgia, ist überliefert, dass auch Auftritte vor ausschließlich weißem Publikum stattfanden. Schon 1923 und 1924 hatte der Radiosender WMC Konzerte von Bessie Smith in Memphis live übertragen. Stammpublikum des Senders waren hauptsächlich Weiße. Der Weg, den die Sängerin zurückgelegt hatte, hätte kaum steiler sein können. Bessie Smith im August 1928 mit einer Komposition des Pianisten Porter Granger, Devil's Gonna Get You. Die Sängerin wurde am 15. April 1894 in der Kleinstadt Chattanooga, Tennessee, geboren. Sie wuchs in einer baufälligen Holzhütte auf. Es gab nur ein Zimmer für die ganze achtköpfige Familie. Ihr Vater arbeitete auf einer Baumwollplantage und war Prediger in einer Baptistenkirche. Er starb so früh, dass sich Bessie Smith nicht an ihn erinnern konnte. Ihre Mutter verlor sie, als sie 8 oder 9 Jahre alt war. Wer alt genug zum Arbeiten war, trug von nun an etwas zum Einkommen der verwaisten Familie bei. Bessie und ihr Bruder Andrew verdienten ihren Anteil als Entertainer auf den weniger respektablen Straßen der Stadt. Sie sang und tanzte, er begleitete sie auf der Gitarre. Mit 18 Jahren wurde sie von einer umherziehenden Showtruppe engagiert. Dort nahm sie die 8 Jahre ältere Blues-Sängerin Ma Rainey unter ihre Fittiche. In den Jahren nach Ende des Ersten Weltkrieges etablierte sich Bessie Smith als Solo-Attraktion. Kurz vor ihrem 29. Geburtstag im Februar 1923 nahm sie ihre erste Schallplatte für Columbia Records auf. Am 2. März 1927 ging Bessie Smith zusammen mit dem Pianisten und Bandleader Fletcher Henderson und Mitgliedern seines Orchesters ins Aufnahmestudio der Plattenfirma. Einer von 4 Songs, die an diesem Tag aufgenommen wurden, ist After You've Gone. Er war bereits 1918 von dem Team Creamer und Layton komponiert worden und bald schon ein Hit, sowohl für Marion Harris als auch für das männliche Gesangsduo Campbell and Burr. Es braucht nur ein paar Takte der Version von Harris, um zu erkennen, wie Bessie Smith sich den Song anverwandelte. Wann immer die Originalmelodie zum Beispiel nur eine längere Note für eine Silbe vorsah, verzierte Bessie Smith sie mit zusätzlicher Auf- und Abbewegung, zum Beispiel bei den Wörtern Gone und Time. Thank you. After You've Gone in der Version von Bessie Smith aus dem Jahr 1927. Ganz offenkundig kein typischer Blues-Song, aber diese Art von Vaudeville-Liedern gehörte ebenso wie andere populäre Songs ihrer Zeit ganz selbstverständlich zum Repertoire, wenn Bessie Smith live auftrat. Gut zu hören war bei After You've Gone Joe Smith am Cornett, Bessie Smiths bevorzugte Wahl, wenn ein Begleiter oder Solist auf diesem Instrument für eine Aufnahme gebraucht wurde. Bessie und Joe Smith waren nicht miteinander verwandt. Auch Louis Armstrong wurde als Begleitmusiker für die Sängerin engagiert. Er war 1924 aus Chicago nach New York gekommen. Die erste von zwei gemeinsamen Sessions fand am 14. Januar 1925 statt. Bessie Smith war damals 30, Louis Armstrong 23 Jahre alt. 1956, kurz vor seinem 55. Geburtstag, erinnerte er sich als Moderator einer Sendung für Voice of America an Bessie Smith. Sie war für ihn auf absehbare Zeit die Dame des Blues. Und es sei zu schade, dass die jungen Leute sie nicht mehr live erleben könnten. Aber ihre Platten würden für alle Ewigkeit Bestand haben. Bessie Smith, I think she's one of the greatest, the madam of the blues that we're gonna get for generations to come. And it's too bad she didn't live a little longer, so the younger generation couldn't at least heard her in person, you know. But her records would stand up forever. Armstrong hatte auch noch ein klares Bild von Fred Longshaw, dem Pianisten und Harmoniumspieler, vor Augen. Ein kleiner Mann mit einer Zigarette im Mundwinkel, der immer über die Tasten gebeugt war. He played the piano for her and things and always made a lot of records with him. He's a little cat that hunches at the piano with cigarette at the side of his mouth, you know? And we used to play some good stuff behind Bessie. Bei der ersten gemeinsamen Session von Armstrong und Smith wurden unter anderem auch der berühmte St. Louis Blues von W.C. Handy aufgenommen. Armstrong schätzte diese Version so sehr, dass er auch Jahrzehnte später immer eine Aufnahme davon behielt. Der Tag mit den ersten gemeinsamen Aufnahmen blieb Louis Armstrong auch noch aus einem anderen Grund unvergesslich. Er hatte damals gerade seinen ersten 100-Dollar-Schein in der Tasche. Aus Hendersons Band konnte ihn keiner wechseln, aber vielleicht wäre es ja Bessie Smith möglich. Sie hatte Anfang 1925 ja schon viele erfolgreiche Platten gemacht. Armstrong fragte sie also und ihre Antwort sei gewesen, klar, Mann. Sie habe ihr Kleid hochgehoben und wie ein Zimmermann seine Nägel in einen Gurt umgebunden hat, habe sie da eine Menge Geld aufbewahrt. Armstrong war noch über 30 Jahre nach diesem Erlebnis begeistert davon. I never forget this date because one day we wanted get change, you know, I want to get change for $100. This first $100 bill I had, and nobody had it in the band quite nicely. So I said, I wonder if Bessie Smith got a change for $100. She said, well, ask her. She's making a lot of records or something like that. Maybe she don't care that much money on her. But ask her. I said, look here, Bessie, you got change for $100? She said, sure, man. She just raised up her dress there, and there was a you know, like a carpenter keep his nails, you know. Man, so much money. It killed me. When I was a Bessie Smith zusammen mit Louis Armstrong Cornett und Fred Longshow Harmonium am 14. Januar 1925 in New York. Reckless Blues heißt der Song. Als Komponist wird zwar Longshow angegeben, aber vermutlich ist zumindest der Text von Bessie Smith selber. In der nächsten Aufnahme wird die Sängerin wieder von dem Pianisten und Komponisten James B. Johnson begleitet. Der hatte damals schon einen exzellenten Ruf in New York. Er war auch mit Soloaufnahmen und als Komponist erfolgreich. Von ihm stammt zum Beispiel die Musik des Evergreens Charleston. Johnson gilt außerdem als einer der Pioniere des Stride-Piano-Stils. Smith versetzt sich hier in die Lage einer selbstbewussten Frau, die so unzufrieden mit ihrem untreuen Liebhaber ist, dass sie droht, ihn zu erschießen. Auf jeden Fall wird sie das Schloss ihrer Wohnung auswechseln. Und in einem Intermezzo mit Sprechgesang fordert sie auch noch die Rückgabe all der Kleidungsstücke, die sie ihm gekauft hat. Bessie Smith und James B. Johnson am 1. April 1927. I can see that you and me will have a terrible falling out. No one at the barber's ball will know what it's all about. They'll hear a shot and see you duck, and when the smoke is cleared away, then the band will crawl from behind the stand, and then you'll hear me say, when I get home, I'm gonna change my lock and key. When you get home, you'll find an awful change in me. If I don't change my mind, another thing you will find, that your baby maybe has got another baby on the phone line. You did your stuff, so get yourself another home. I said it long enough, so pack your little trunk and roam. I used to love you once, but you took and made a fool out of me. Oh, when I get home, I'm gonna change this old lock and key. Take off that suit I bought you. Give me that hat and that red vest too. Take off my watch. Give me my ring. I want them shoes and everything. You just got to be the lady's squeeze. Well, let them squeeze you in your BVD. If you say much, I'll shoot them all. I'll shoot them all if I hear you call. 'Cause when I get home, I'm gonna change my lock and key. When you get home, you'll find a place where home used to be. And if I don't change my mind, another thing you will find, that your baby maybe has got another baby just as good in time. You cheated on me, and that's the thing that made me so. I change that key, I get myself another dough. As far as my concern, you're a gypsy, you're homeless as a flea. 'Cause when I get home, I'm gonna change my lock and key. Believe me. Bessie Smith mit Lock and Key. Einblicke in die Zusammenarbeit mit Bessie Smith im Aufnahmestudio hat der Kornettist und Trompeter Demus Dean gegeben. Der wusste zwar schon von Musikerkollegen, wer Bessie Smith war, aber vor seiner ersten Aufnahmesession mit ihr hatte er sie noch nie singen gehört. Als es dann soweit war, am 9. Februar 1928, war er von ihrem Können ziemlich überrascht. 60 Jahre später erinnerte er sich an die Session in einem Interview mit dem Journalisten Bill Reed. Noten hätten er und Posaunist Charlie Green bei der Aufnahmesession nicht in die Hand gedrückt bekommen. Der Pianist Fred Longshow habe ein Blatt mit den Akkordwechseln und vielleicht der Melodie des Liedes vor sich gehabt und Bessie Smith ihren Text. Sie habe direkt neben dem Klavierspieler gestanden. Einen Flügel gab es nicht. He just went in, no music at all. The only music Longshow, her piano player, Jenny had a sort of a lead sheet. Als wir dazu kamen, ging Bessie gerade mit Longshaw den Text durch. Green stellte mich Bessie vor und dann machten wir uns direkt an die Arbeit. Bessie winkte uns direkt zu Longshaw durch. und für ihn war nur die achttaktige Einleitung mit uns interessant. Danach kam Bessies Einsatz. All die Songs waren neu für uns. Wir hatten sie vorher noch nie gehört. Aber dass wir uns mit Blues auskannten, war schon Voraussetzung. Longshaw spielte uns also die Einleitung vor, damit wir eine Vorstellung davon bekamen. Er sagte uns natürlich auch, in welcher Tonart der Song stand. Und dann haben wir das Intro ein paar Mal durchgespielt. Dann hieß es, okay, lass uns loslegen. Und die Aufnahme begann. Then we play that number. Then you would listen to her while she was singing. And every number she was telling a story. Bei jedem Song hatte man das Gefühl, sie erzählt eine Geschichte. Wenn sie den Pickpocket Blues sang, war sofort klar, dass es da um eine Taschendiebin ging. Sie sang auch davon, dass Freunde versuchten, sie davon abzubringen. Sie aber hielt sich nicht an den Rat und ihre nächsten Worte waren, jetzt bin ich im Gefängnis. Jeder ihrer Songs war eine Kurzgeschichte. So every number she did was a short story. Besonders schön glänzt Demus Deans Trompetenspiel in Standin' in the Rain Blues. Der Song wurde während Deans zweiter und letzter Session mit Bessie Smith aufgenommen, am 21. Februar 1928 in New York. Der Text stammt von Bessie Smith selber. Die US-amerikanische Autorin und Professorin Detin Lee Bowers sieht darin eine Botschaft von Selbstermächtigung. Der Regen kann ihr nichts anhaben. Ihre Kleidung ist zwar nass, aber ihre Haut bleibt trocken, heißt es in der ersten Strophe. Und später? Auch wenn es 5 Tage hintereinander regnet, kriege ich davon nicht den Blues. Ich habe ja meinen Regenmantel, Hut, Schirm und Schuhe. Bessie Smith mit Standin' in the Rain Blues vom Februar 1928. Ziemlich genau 5 Jahre waren seit ihrer ersten Aufnahme für Columbia Records vergangen. Ihre Version von Downhearted Blues war ein sensationeller Verkaufserfolg geworden. Die Shellac-Platte verkaufte sich 780.000 Mal innerhalb der ersten 6 Monate nach Veröffentlichung, berichtet Chris Albertson, Autor von Bessie, der definitiven Smith-Biografie. Seit ihrem ersten Vertrag bei Columbia 1923 war Frank Walker ihr Plattenproduzent, wenig später auch ihr Manager. In Albertsons Buch ist ein Dokument aus dem Archiv der Plattenfirma abgedruckt, aus dem folgt, dass sie im ersten Jahr verpflichtet war, mindestens 12 Songs aufzunehmen. Für jeden Song, der tatsächlich auch veröffentlicht wurde, erhielt sie $125. Garantiert wurde ihr damit auf jeden Fall eine Summe von $1.500. Das war schon mehr, als die meisten afroamerikanischen Arbeiter im Jahr verdienten. Da aber im ersten Jahr weit mehr als 12 ihrer Songs veröffentlicht wurden, muss sie allein an den Plattenverkäufen noch besser verdient haben. Hinzu kamen die Gagen für ihre Auftritte, die natürlich dank ihrer Präsenz als Plattenstar mehr Publikum anzogen. Nicht unerwähnt bleiben sollte allerdings, dass im Plattenvertrag keine verkaufsabhängigen Tantiemenzahlungen an die Sängerin vereinbart waren. Seit 1928 hat Bessie Smith immer seltener Plattenaufnahmen für Columbia gemacht. Ende 1931 wurde ihr Vertrag schließlich nicht mehr verlängert. Ihre Auftritte und Tourneen blieben aber weiterhin gut besucht. Ein einziges Mal wurde sie noch in ein Plattenstudio gebeten, diesmal für Aufnahmen, die der aufstrebende Talentscout und Produzent John Hammond leitete. Auf ihren Vorschlag hin bekamen Leola und Wesley Wilson, ein erfolgreiches Songwriter-Team, den Auftrag, 4 Songs zu komponieren, die moderner klangen als ihr bisheriges Repertoire. Tatsächlich swingt die Band hinter ihr. Die Soli im nächsten Song kommen von Trompeter Frankie Newton, Pianist Buck Washington, Tenorsaxophonist Leon Shoeberry und Posaunist Jack Teagarden. Do Your Duty, aufgenommen am 24. November 1933. Chipping out, do your too dumb to realize. Oh, babe, I'm not trying to make you feel blue. I'm not satisfied with the way that you do. I've got to help you find somebody to do your duty. Bessie Smith, Ende 1933 mit Do Your Duty, einem von vier Songs, die während ihrer letzten Studio-Session aufgenommen wurden. Auch wenn in den nächsten Jahren keine weiteren Platten mehr von ihr erschienen, blieb sie mit ihren Tourneen weiterhin erfolgreich. Die Sängerin starb am 26. September 1937 im Alter von 43 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Sie hatte sich nach einem Auftritt in Memphis noch in der Nacht auf den Weg nach Clarksdale gemacht, um dort zu übernachten. Lange Zeit hielt sich die Legende, sie sei verblutet, weil ein nur für Weiße vorgesehenes Krankenhaus sich geweigert hätte, sie zu behandeln. Smith-Biograf Albertson konnte das Anfang der 70er Jahre widerlegen. Die Sängerin kam direkt in das Krankenhaus für Schwarze in Clarksdale, wo sie operiert wurde und in den frühen Morgenstunden verstarb. Rassismus gab es natürlich. Ein Augenzeuge der Bergung brachte ihn gegenüber Albertson auf den Punkt. Kein schwarzer oder weißer Fahrer einer Ambulanz wäre überhaupt auf die Idee gekommen, eine Schwarze in ein Krankenhaus für Weiße zu bringen. Die Swing-Größen Lyle Hampton und Benny Goodman und auch Plattenproduzent John Hammond hatten schon Pläne geschmiedet, mit ihr neue Platten aufzunehmen. Dazu kam es nicht mehr, aber ihr kraftvoller und nuancenreicher Gesang beeinflusste Generationen nachfolgender Künstlerinnen, darunter so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Mahalia Jackson und Janis Joplin. In der Reihe Milestones Blues-Klassiker im Deutschlandfunk ging es heute um Bessie Smith, die Kaiserin des Blues. Vorgestellt wurden sie und ihre Musik von Michael Frank. Diese Sendung können Sie noch 7 Tage lang hören auf unserer Internetseite oder über die DLF Audiothek App. Zum Schluss dieser Sendung eine ihrer bewegendsten Aufnahmen. Nobody Knows You When You're Down and Out, komponiert von Jimmy Cox im Jahr 1923. Es ist Mittwoch, der 15. Mai 1929. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. So low.